ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, Vorsicht! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Ja, wir kramen hier Kriminalhörspiele aus alter Zeit zusammen. Jeden Donnerstag gibt es Fundstücke aus den Funkhäusern. Radiospezialitäten, die so heute nicht mehr erzählt werden und absolut in Vergessenheit geraten sind. Aber das ist kein Grund, sie nicht wieder zu spielen. Natürlich ungekürzt und so, wie sie seinerzeit gedacht waren. Als Unterhaltungskrimis für nebenbei. Und so einen haben wir jetzt startklar in der Bandmaschine. Wo stammt er her? Zur Fortsetzung des Programms schalten wir um nach Berlin. Ach, wie schön sind diese alten Pausenzeichen. Zu welchem Sender gehörte es nochmal? Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem ersten Programm. Richtig, zum Sender Freies Berlin. Und diese Station heißt natürlich längst RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Aber damals, also in der Zeit, aus der unser heutiger Hörspielkrimi stammt, sendete der SFB noch für eine geteilte Stadt. Willkommen an den Lautsprechern, verehrte Hörerinnen und Hörer in Ost und West. Als besondere Sonntagsfreude und Überraschung leiten wir Grüße, die Freunde und Verwandte von Ihnen uns aufgaben, über die Funkbrücke, über Mauern und Grenzen hinweg. Eine Erinnerung aus einer musikalischen Grußsendung aus dem Funkhaus in der Masurenallee in Westend. Man spielte Unterhaltung für den Großraum Berlin. Bis Mitte der 50er Jahre war noch der Nordwestdeutsche Rundfunk, der NWDR, für West-Berlin zuständig. Der sendete aus Köln und noch mehr aus Hamburg. Es gab zunächst nur kurze regionale Fenster für Berlin. Erst im Sommer 1954 ging der SFB eigenständig auf Sendung. Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem zweiten Programm. Angeschlossen sind der Bayerische Rundfunk München, der Westdeutsche Rundfunk Köln, der Südwestfunk Baden-Baden und RIAS Berlin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Seinerzeit schalteten sich die großen Funkhäuser oft zusammen, wie etwa hier für eine Übertragung von der Funkausstellung. In der DDR war es streng genommen nicht erlaubt, diese Sender zu hören. Nach dem Mauerbau 1961 wurden Grußsendungen und aktuelle Berichte aus der Stadt im SFB Standard. Im August 1970 hatte ein spannender Radiokrimi im Sender Freies Berlin Premiere, der in Frankreich spielte. Kalt wie Marmor hieß er. Und den bringen wir Ihnen jetzt natürlich. Es war eine Adaption aus dem Französischen von Louis C. Thomas. Dieser Autor Louis C. Thomas war ein Vielschreiber von Kriminalgeschichten. Viele seiner Erzählungen und Hörspielskripte wurden auch in Deutschland bekannt. 40 Radiohörspiele, die er konzipiert hatte, entstanden hier. 5 davon produzierte der Sender Freies Berlin zwischen 1969 und 72. Louis C. Thomas wurde 1921 an der Côte d'Azur geboren. Er wollte Lehrer werden, aber er verlor sein Augenlicht und begann Kriminalgeschichten zu schreiben. Das ist Kommissar Perron. Kalt wie Marmor war die dritte Krimi-Hörspielproduktion für den SFB. Sie wurde 1969 aufgenommen und ein Jahr später urgesendet. Kommissar Perron kommt einem undurchsichtigen Familiengeheimnis auf die Spur. In seiner Rolle hören Sie Wolfgang Amerbacher. Aber achten Sie doch bitte mal auf den Ladenbesitzer Monsieur Milano. Über diesen Schauspieler sage ich Ihnen gleich nach dem Hörspiel noch etwas. Wie der Titel schon andeutet, begeben wir uns auf einen Friedhof. Da geht die Geschichte los mit dem Friedhofswärter Espelouche, gespielt von Herbert Weißbach. Viel Vergnügen. Kalt wie Marmor. Ein Kriminalhörspiel von Louis C. Thomas. Hallo. Hallo. Kriminalpolizei. Kommen Sie sofort her. Auf dem Friedhof liegt ein Toter. Nein, das ist kein Witz. Hier spricht Espelisch, der Friedhofswärter. Ich sage Ihnen doch, hier liegt ein toter Mann. Ein richtiger, wie Sie und ich. Nein, ich meine nicht einer, der unter der Erde liegt. Ja, ich habe ihn gerade auf einem Grab gefunden. Nein, nicht darin, obendrauf. Herr Gott, verdammt mich, wenn ich es Ihnen doch sage. Nein, ich habe nichts angerührt. Selbstverständlich, ich warte auf Sie. Da drüben ist es, Herr Kommissar. Das dritte Grab, dort vor den Tamarisken. Also ehrlich gesagt, ich habe nichts gesehen, nicht das Geringste. Aber die Leiche haben Sie doch heute früh gesehen. Ja, das natürlich. Ich wäre ja fast in Ohnmacht gefallen. Hier ist es, sehen Sie? Da lag er zusammengekrümmt auf der Grabplatte. Vor Weitem habe ich gedacht, er rückt eine Vase zurecht. Und weil ich die Gittertore noch nicht aufgemacht hatte, hat mich das stutzig gemacht. Ich gehe ran und verdammt, da habe ich gleich Bescheid gewusst. Der Ärmste hat ein Loch im Kopf, die ganzen Haare blutverklebt. Ich habe sofort die Polizei angerufen. Die haben zuerst gedacht, ich habe einen Witz gemacht. Tatsächlich? Ja. Wie ich denen aber gesagt habe, dass ich der Friedhofswärter aus Plüsch bin. La Ciotta, wissen Sie, ist nicht gerade sehr groß, man kennt mich auf dem Revier. Da kamen sie gleich mit dem Arzt an. Irgend so ein Doktor. Naja, war kalt wie Marmor. Ja, der Doktor? Ach nein. Oh, nicht zu glauben. Was ist los? Da war ein großer Blutfleck auf der Grabplatte. Jetzt ist er nicht mehr da. Seit heute Morgen kann die doch jemand abgewaschen haben. Also ich jedenfalls nicht. Die Polizisten auch nicht. Die hatten ja was anderes zu tun. Sollte am Ende der Mörder... Ja, dass er die Tatwaffe hat verschwinden lassen, kann ich noch verstehen. Aber den Fleck? Ach ja, ja, die Waffe. Der Arzt hat gesagt, es war ein Ding, irgend so was Krummes. Warten Sie, es fällt mir gleich wieder ein. Ein dumpfer Gegenstand. Stumpfer. Ja, ist ja egal. Es könnte eine kleine Figur oder eine Vase gewesen sein, hat der Doktor gesagt. Der Mann ist also erschlagen worden, als er sich über das Grab beugte. Wer liegt eigentlich da? Yerutz Chakrimoukour. 1926, 1946. 20 Jahre alt. Jung gestorben. Rimoukour. Der Name ist mir irgendwie bekannt. Ja, das will ich meinen. Rimoukours Schiffswerften. Das dickste Vermögen in der ganzen Gegend. Die haben eine prunkvolle Familiengruft da oben auf dem Friedhof. Ein wahres Kunstwerk. Und dieser Jacques Rimoukour, ist da einer Ihrer Angehörigen? Also mehr Angehöriger kann man gar nicht sein. Er war Ihr Sohn. Ihr Sohn? Ja, so wenigstens steht's im Eingangsregister geschrieben. Und der Sohn liegt nicht in der Familiengruft? Merkwürdig. Ja, das habe ich mir auch oft gesagt. Wo hat man die Leiche hingebracht? Diesmal spreche ich von dem Ermordeten. In die Leichenhalle hier auf dem Friedhof. Das war doch das Nächstliegende. Ein Inspektor ist schon da, direkt aus Marseille. Er ist bei dem Doktor da hinten. Ja, ja, Inspektor Garin, ich weiß. Da kommt er ja. Guten Tag, Chef. Eine Viertelstunde früher und Sie hätten den Gerichtsmediziner noch angetroffen. Wollen Sie die Leiche sehen? Ja, nicht nötig. Entschuldigen Sie, ich habe um 3 Uhr eine Beerdigung. Es ist schon 10 Minuten vorher. Ja, kümmern Sie sich nicht um uns, Monsieur Esplusch. Ja, ja, gehen Sie nur. Ja, und wenn Sie mich brauchen, ich bin am Eingang. Ja, ja, ist gut. Todesursache? Tod infolge Schädelbruchs. Verursacht durch Schlag mit stumpfem Gegenstand. Zeit? Ziemlich vage. Die Tat wurde in den gestrigen Abendstunden ausgeführt. Der Tod ist erst im Laufe der Nacht eingetreten. Wäre also gleich entdeckt worden, hätte man ihn retten können? Der Arzt legt sich nicht fest. Er hat gesagt, vielleicht. Auf jeden Fall hat der arme Teufel 2 oder 3 Stunden gebraucht zum Sterben. Personalien? Großes Geheimnis. Nichts in den Händen, nichts in den Taschen. Der Mörder hat ihn vermutlich sorgfältig gefleddert. Das auch noch. Hast du die Kleidungsstücke durchgesehen? Mhm, von oben bis unten. Alle Sachen stammen aus dem großen Warenhaus auf der Canebière. Konfektionsware. Und die Wäsche? Ebenso. Nicht mal ein Zeichen von der Wäscherei. Ich habe nur ein einziges, winziges Indiz gefunden. Aha, immerhin. Ja, in einem seiner Schuhe steckte eine Pappsohle. Hier, sehen Sie mal. Wenn du meinst, du kannst ihn damit identifizieren? Das ist eine Sohle, die er sich selbst ausgeschnitten hat. Pappe, von einem Karton wahrscheinlich. Mhm, von einem Versandkarton wahrscheinlich. Drehen Sie mal um. Da ist noch ein Stück Adresse drauf. Und hier ist der Absender gedruckt. Tatsächlich. Ja, du hast recht. Allerdings ist er unvollständig. Es kann nicht so schwer sein, ihn zu vervollständigen. Der Pell Was kann das schon sein? Der Pelzer, Haus der Pelzer, natürlich. Und die Adresse? 26 Cour Belle Mars. Auch kein Problem. 26 Cour Belle Sainte Marseille. Da haben wir schon einen Anhaltspunkt. Wir werden geradezu verwöhnt, denn da sind ja auch die Anfangsbuchstaben der Kundin drauf. Madame P, I oder I? Na, das ist vielleicht eine Sauklaue. Und das da? Was meinst du, was das ist? Ein G oder ein Q? Meiner Ansicht nach ein G. Das macht P-I oder P-U-G. Der Lieferant wird das Fehlende schon ergänzen können. Und wenn wir jetzt die Adresse dieser Dame haben, können wir sie fragen, wer die Möglichkeit gehabt hat, sich aus ihrem Karton eine Sohle zu schneiden. Also gut, du weißt, was du zu tun hast. Du fährst zurück nach Marseille und... Fahren Sie nicht mit? Noch nicht. Ich werde zunächst der Familie Rimoncourt einen Besuch machen. Rimoncourt Schiffswerften. Das dickste Vermögen der ganzen Gegend. Tag, Monsieur. Also, Sie sind von der Kriminalpolizei und wünschen mich zu sprechen? Ganz recht, Monsieur Rimoncourt. Setzen Sie sich. Danke. Worum handelt es sich? Monsieur Rimoncourt, man hat heute Morgen auf dem Friedhof von La Ciotat einen Mann ermordet aufgefunden. Diese Nachricht ist schon herum. Wenn das Opfer ein Arbeiter aus meiner Werft ist, wenden Sie sich an den Personalchef. Der Mann ist auf dem Grab von Jacques ermordet worden. Ihrem Sohn. Und? Monsieur Rimoncourt, das Grab Ihres Sohnes ist im Laufe des Tages gesäubert worden. Es wäre mir nützlich zu wissen, ob es durch den Mörder geschah oder durch ein Mitglied Ihrer Familie. Leicht nachzuprüfen. Maria, sagen Sie, Madame, sie möchte bitte herunter... Ach, da bist du ja selbst, Adrienne. Komm doch bitte eine Minute. Was ist, mein Lieber? Ah, guten Tag, Monsieur. Guten Tag, Madame. Das ist Kommissar Poron. Paron, Madame. Ja, richtig. Maria sagte mir bereits... Er möchte gerne wissen, ob du heute auf dem Friedhof warst. Auf dem Friedhof? Ja, am frühen Nachmittag. Und haben Sie das Grab Ihres Sohnes gesäubert? Warum diese Frage? Antworte erst dem Kommissar. Ja, die Bodenplatte war verschmutzt. Ein großer bräunlicher Fleck wie... Wie Blut? Blut? Na, ich weiß nicht. Ist kein Gegenstand verschwunden? Doch, eine Vase. Eine Marmorvase. Aber Sie sind doch wohl nicht wegen eines so harmlosen Diebstahls gekommen. Aber Madame, Monsieur Rimoncourt hat mir gerade gesagt, die Nachricht wäre bereits allgemein bekannt. Meine Frau geht sehr wenig aus. Und ich habe es nicht für gut befunden, Sie über dieses unerfreuliche Ereignis zu unterrichten. Was für ein Ereignis? Madame, wahrscheinlich ist mit der verschwundenen Vase gestern ein Mann auf dem Grab Ihres Sohnes ermordet worden. Mein Gott. Ein Mann ermordet? Aber wer? Sagen Sie mir, wer ist tot? Adrienne, fühlst du dich nicht wohl? Mein Herz, wieder diese Schmerzen. Atme tief. So. Stütz dich auf mich. Maria! Das haben Sie fein hingekriegt, Herr Kommissar. Maria! Ja, Monsieur? Madame fühlt sich nicht wohl. Begleiten Sie sie in ihr Zimmer und geben Sie ihr ihre Herztropfen. Kommen Sie, Madame. Ich werde Ihnen behilflich sein. Und rufen Sie Dr. Martin an. Zufrieden? Haben Sie jetzt Ihre Information? Ich konnte nicht ahnen, dass Madame Rimoncourt herzkrank ist. Sie hat sich nach dem Hinscheiden ihres Sohnes nie mehr erholt. Wir vermeiden es, dieses Thema zu berühren. Ihr Sohn ist im Jahre 46 gestorben und das ist immerhin 24 Jahre her. Ich kann die Erregung von Madame Rimoncourt nicht so recht begreifen. Es gibt viele Dinge, die Sie nicht so recht begreifen wie... Entschuldigen Sie mich jetzt, ich habe zu tun. Ich führe Sie hinaus. Übrigens, was Ihren Herrn Sohn betrifft... Tut mir leid, ich habe es eilig. Auf Wiedersehen, Monsieur. Auf Wiedersehen. Ach ja, eine Frage noch bitte. Warum ist Ihr Sohn nicht in der Familiengruft beigesetzt? Es gibt auch eine Menge Dinge, die die Polizei nichts angehen. Tja, mein lieber Gerin, er hat mich regelrecht rausgeworfen. Ich sage mit Absicht, regelrecht. Immer korrekt, ganz Grand Seigneur, aber er hat mich rausgeschmissen. Ich hoffe, das hat ihn heute Nacht nicht den Schlaf geraubt. Da kannst du beruhigt sein. Es ist lange her, dass mich Allüren beeindruckten. Ach, wo hab ich bloß wieder meine Streichhölzer verkramt? Da vorhin, auf dem Schreibtisch. Klar, sucht man immer woanders, was einem vor Augen liegt. Und deine Nachforschungen über die Sohle? Hat das geklappt? Die Verpackung, aus der man sie ausgeschnitten hat, ist ein Versandkarton vom Haus der Pelze. Die Kundin ist Madame Pignan, der man vor 2 Monaten einen Persianer geliefert hat. Sie ist Geschäftsführerin im Globus Hotel, einem Hotel Garni in der Rue de Crimée. Ich habe sie holen lassen. Fein, du hast deine Zeit nicht vergeudet. Also, sobald Madame Pignan erscheint, sagst du... Schon passiert. Sie ist nebenan. Worauf wartest du denn noch? Hol sie rein! Ja, schon. Sowas. Madame Pignan? Rafft man sich endlich auf! Seit einer Stunde schmor ich hier schon. Glauben Sie vielleicht, ich hätte sonst nichts weiter zu tun? Ich habe nämlich eine Arbeit im Hotel. Glauben Sie mir, mein... Glauben oder nicht glauben, mich von einem Polizisten abführen zu lassen wie eine Verbrecherin. Und das bei den vielen Leuten, die aus den Fenstern sahen. Das hat einen schönen Eindruck in meinem Viertel Erlauben gemacht. Sie bitte, Und wenn ich frage, warum, gibt mir dieser grobe Klotz vom Polizist zur Antwort, das werden Sie schon sehen. Was werde ich sehen, frage ich Sie. Ich bin eine anständige Lassen Frau. Lassen Sie doch den Herrn Kommissar zu Worte kommen. Und sagen Sie schon gleich, dass ich rede wie ein Wasserfall, dass ich ein loses Maul habe. Bitte. Beleidigen Sie mich doch, wo Sie schon mal dabei sind, wenn mein armer Mann noch da wäre. Sie sind Witwe? Seit 8 Jahren. Mein armer Mann, welch ein Unglück. Er ist die Treppe zum Keller runtergefallen, als er Kohlen holen wollte. Jetzt behandelt man mich wie... Wie eine Zeugin, nicht mehr, nicht weniger. Eine Zeugin? Wofür? Haben Sie heute früh die Zeitung gelesen? Glauben Sie vielleicht, ich hätte Zeit zum Zeitung lesen? Es ist ungefähr 2 Monate her, da haben Sie einen Persianermantel in einem Pelzgeschäft Im gekauft. Im Haus der Pelze, Monsieur. Das ist mein gutes Recht, nicht wahr? Ich habe ihn nämlich bezahlt. Zufällig. Entsinnen Sie sich, was Sie mit dem Karton gemacht haben, in dem er geliefert wurde? Mit dem Karton, dem... Sagen Sie, ist das Ihr Ernst? Sie wollen wissen, was ich mit dem Karton gemacht... Diese Sohle hier ist aus dem Karton geschnitten worden. Ja, richtig, jetzt habe ich's. Ja, das war ich. Man möchte fast sagen, eine Geschichte aus dem Tollhaus. Sie haben also die Sohle aus dem... Ja, ich habe sie für Monsieur Maurice ausgeschnitten. Wie sind Sie daran gekommen? Maurice? Maurice Lancieux. Nun sagen Sie mir schon, was passiert ist. Lassen Sie mich nicht zappeln. Er ist tot, Madame Pignan. Was? Gestern Abend. Ermordet auf dem Friedhof von La Ciotat. Heilige Mutter Gottes, von wem? Ja, wenn wir das wüssten. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich träume doch. Noch gestern Abend habe ich ihn gesehen. Wohnt er bei Ihnen? Seit 4 Jahren. Das geht mir aber sehr nah. So ein braver Junge. Was machte er zu Lebzeiten? Ich meine, was für einen Beruf hatte er? Ich weiß nicht genau. Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass er 4 Jahre lang... Auf seinem Anmeldezettel hatte er Vertreter angegeben. Er war viel unterwegs, ging viel fort. Er machte Geschäfte. Ja, so hat er gesagt. War er denn mit niemandem im Viertel befreundet? Kam niemand zu ihm? Eine Frau vielleicht? Nein, er war immer allein. Um die Wahrheit zu sagen, er war nicht sehr gesprächig, aber wo er doch sein Zimmer immer regelmäßig bezahlt hat, habe ich... Rimoncourt. Was? Rimoncourt? Sagt Ihnen das nicht? Hat Lancieux niemals diesen Namen in Ihrer Gegenwart ausgesprochen? Niemals. Ich habe Ihnen ja gesagt, er war nicht gesprächig. Na schön. Kann ich jetzt gehen? Ich wünschte, ich könnte ja sagen. Aber wir brauchen Sie noch, leider, Madame Pignan. Wir nehmen Sie mit nach La Ciotat. Nach La Ciotat? Was habe ich in La Ciotat zu suchen? Mein Hotel steht in der Rue de Crimée, steht nicht in La Ciotat. Um den Leichnam zu identifizieren. Oh Gott, muss ich ihn auch noch sehen. Da liegt mir ganz und gar nichts dran. Es ist leider unumgänglich. Unumgänglich. Ja, du kommst auch mit, Gerin. Während du Madame begleitest, mache ich einen Sprung zu den Rimoncourts. Glauben Sie, er wird Sie empfangen? Nach Ihren gestrigen Erfahrungen? Diesmal werde ich schon vorsorgen. Bedauere, Herr Kommissar. Monsieur und Madame Rimoncourt sind fortgegangen. Ich weiß, und eben darum bin ich gekommen. Denn mit Ihnen möchte ich sprechen, Maria. Mit mir? Aber warum? Erlauben Sie, dass ich hereinkomme und dass ich die Tür wieder zumache? So, wir werden in aller Ruhe miteinander reden können. Ich versichere Ihnen, dass ich Ihnen nichts sagen kann. Ah, wie kann man das jemals wissen? Wie lange sind Sie schon bei den Remoncourts? Seit 10 Jahren. Sie haben also Jacques Remoncourt nicht gekannt? Nur vom Namen her. Ich habe immer in La Ciotat gelebt, aber zur Zeit seines Todes war ich erst 20. Ja, ich frage mich... Ja? Nicht weiter wichtig. Warum hat man ihn nicht in der Familiengruft beigesetzt? Aus Glaubensgründen. Monsieur und Madame sind sehr gläubig. Durch und durch fromm eben. Wenn man Jacques für sich allein beerdigt hat, dann weil er nicht kirchlich beerdigt werden konnte. Monsieur vor allem ist sehr streng. Aber man sagt sogar, ach, das interessiert Sie ja alles gar nicht. Aber doch, was sagt man denn? Hm? Dass Monsieur Remoncourt beim Bischof alles versucht hat, was nur möglich ist. Ohne Erfolg. Monsieur Jacques hatte nämlich Selbstmord gemacht und da nichts zu machen. Die Kirche lehnte ab. Der arme Junge hat Selbstmord begangen? Warum denn nur? Darüber weiß man nicht allzu viel. Das ist in Marseille passiert. Man hat nur den Leichnam hergebracht. Spricht man denn nie im Hause darüber? Ganz, ganz selten. Monsieur gerät dann in höllische Wut und Madame bricht in Tränen aus. Mit Monsieur ist nämlich nicht zu spaßen. Gerecht, ja, aber... Na, schroff eben. Sie werden ihm doch nicht wieder sagen, dass ich... Nein, nein, keine Sorge. Etwas anderes. Ist nicht vielleicht in letzter Zeit ein Mann hier gewesen, so in den 40ern, leicht ergraut, nicht sehr gut gekleidet? Es kommen so viele Leute. Er heißt Maurice Lancieux. Er könnte ein alter Bekannter von Jacques Remoncourt gewesen sein. Lancieux? Nein, ich glaube nicht. Na, macht nichts. Immerhin, sich mit 20 das Leben zu nehmen. Wie hat er sich denn umgebracht? Ich glaube, er ist ins Wasser gegangen. Aber das ist so lange her, wissen Sie. Und in Marseille, sagen Sie? Erlauben Sie, dass ich eben mal telefoniere, bevor ich gehe? Wenn Sie meinen, dass es sein muss. Nur keine Angst, Maria. Ich nehme alles auf mich. Hallo? Hallo, Guérin. Ja, erledigt? Madame Pignon hat ihn wiedererkannt? Sehr gut. Herr Kommissar. Einen Augenblick, Guérin. Bleib am Apparat. Na, was gibt's denn, Maria? Monsieur Remoncourt kommt gerade zurück. Das ist ein gutes Recht, wie? Was sage ich ihm bloß? Nichts, außer dass ich da bin. Das ist er. Sie haben mir versprochen... Zu schweigen, ganz recht. Na, machen Sie ihm doch schon auf. Hallo, Guérin. Bist du noch da? Gut, hör zu. Jacques Remoncourt hat 1946 in Marseille Selbstmord begangen. Ja, Selbstmord. Nein, ich weiß nichts Näheres. Auf jeden Fall muss es ein Aktenstück in den Archiven geben. Nein, warte nicht auf mich. Fahr gleich nach Marseille. Bis heute Nachmittag also. Fühlen Sie sich nur wie zu Hause, Herr Kommissar. Machen Sie sich bequem während meiner Abwesenheit. Ich habe mir erlaubt, einmal zu telefonieren. Warum nicht? Genieren Sie sich nicht. Vielleicht möchten Sie auch noch die Schuhe ausziehen. Bevor ich mit Ihnen spreche, wollte ich nur gern wissen, ob man die Akte gefunden hat über den Selbstmord Ihres Sohnes. Aha, da haben wir's. Sie können nicht einmal die Toten in Frieden ruhen lassen, ohne danach zu fragen, was für Unheil Sie damit anrichten. Ja, mein Sohn hat Selbstmord begangen. Na und? Selbstmörder haben im Allgemeinen ein Motiv. Motive, wenn man 20 Jahre alt ist. Jacques war 20. Er studierte an der medizinischen Fakultät von Marseille. Da Sie die Akten einsehen wollen, können Sie es ebenso gut aus meiner Munde erfahren. Es war keine rühmliche Angelegenheit. Er amüsierte sich lieber, anstatt zu studieren. Nun, in seinem Alter? Wenn man ein Remoncourt ist, verbringt man seine Zeit nicht mit Vergnügungen, statt zur Universität zu gehen. Alle Predigten blieben ohne Wirkung. Ich musste mich darauf beschränken, ihm den monatlichen Wechsel zu sperren. Ich bedauere nichts. Nachsicht ist reine Schwäche. Ansichtssache. Dies ist meine Ansicht. Ein paar Tage später, es war der 27. Oktober 1946, habe ich einen Brief von Jacques erhalten. Er kündigte mir ohne Kommentar an, dass er das Leben satt habe und dass nie wieder jemand von ihm hören werde. Ich stürze nach Marseille. Am Abend vorher hatte man die Leiche eines Unbekannten aus dem alten Hafen gezogen. Er war es. Jacques. Gab es nicht doch ein spezielles Motiv für diesen Selbstmord? Haben Sie schon mal etwas von einem Nervenzusammenbruch gehört? Vielleicht hat Gott ihm vergeben. Und Sie? Ich habe vergessen, dass ich einen Sohn hatte. Dadurch, dass er sich umbrachte, hat er sich auch aus freien Stücken von unserem Familienverband getrennt. Aber damals muss Ihr Sohn doch Freunde gehabt haben, Kommilitonen. Seine Bekanntschaften waren nicht die meinen. Der Mann, der auf dem Friedhof ermordet worden ist, heißt Lancieux. Maurice Lancieux. Nie gehört, kenne ich nicht. Aber vielleicht Madame Rimoncourt? Ihr Sohn könnte ja von ihm erzählt haben. Meine Frau hat Ihnen nicht mehr zu sagen, als was ich Ihnen erklärt habe. Tja, dann eben nicht. Ich werde meine Nachforschungen woanders fortsetzen. Dafür danke ich Ihnen. Umso mehr, als Ihr gestriger Auftritt meiner Frau einen Herzanfall zugefügt hat. Sehen Sie, Herr Kommissar, Sie und ich, wir haben eben grundsätzlich verschiedene Ansichten über ein und dieselbe Sache. Ganz recht, Monsieur Rimoncourt. Sie wollen um jeden Preis einen Skandal vermeiden und ich will um jeden Preis einen Mörder ausfindig machen. So ungefähr, Chef, stimmt die Version von Rimoncourt mit dem überein, was in der Akte steht. So ungefähr. Das heißt also nicht ganz. Das Bild von Jacques ist in Wirklichkeit sehr viel düsterer, als es sein Vater ausgemalt hat. Er war ein total versumpfter Kerl. Marke Goldsöhnchen. Der in der Unterwelt verkehrt und beliebte, sich dort wie der Härteste der Harten aufzuführen. Und damals hat man ihn oft mit einem bestimmten Mädchen gesehen. Einer gewissen, warten Sie, ich habe den Namen notiert. Einer gewissen Mademoiselle Graville. Sie war Kellnerin oder sowas in der Caravelle. Im Nachtlokal hinter der Börse. Vor 24 Jahren. Hat man sie damals verhört? Ihre Aussage liegt in der Akte, datiert vom 30. Oktober 46. Das Mädchen leugnet nicht, die Geliebte von Jacques gewesen zu sein, aber natürlich weiß sie nichts. Begreift den Selbstmord überhaupt nicht. Kein Wort mehr. Klappe zu, aus. Man muss versuchen, sie aufzutreiben. Nach 24 Jahren. Darum sage ich ja, versuchen. Ist das alles? Da ist doch noch die Aussage eines gewissen Milano. Privatdetektiv, vom Vater engagiert, um den Sohn zu überwachen. Er war es, der Rimoncourt benachrichtigt hat, dass der Trunkene vom Hafen sein Sohn ist. Hast du ihn gesprochen? Nein, er wohnt nicht mehr unter der angegebenen Adresse. Und nach 24 Jahren... Ach, nach 24 Jahren, nach 24 Jahren. Du machst mich wahnsinnig mit deinen 24 Jahren. Ach, alles muss ich hier alleine machen. Wo wohnte denn Milano? 26 Rue Françoise Bonneau. Hallo? Ja, bist du es, Grangy? Ah, hier, Paron. Ah, ja, danke, wie es einem geht in dem Saftladen hier. Sag mal, hast du in deinen Archiven die Liste der sogenannten privaten Kollegen von Marseille? Ja? Gut. Also pass auf. Er heißt Milano und 1946 wohnte er 26 Rue Françoise Bonneau. Rufst du zurück? Bis gleich. Ich wette, du hast nicht einmal das Zimmer von Maurice Lancieux im Globus Hotel durchsucht, hm? Da haben sie verloren. Ah, also doch. Na was denn? Eingeschnappt? Weil ich gesagt habe, du machst mich wahnsinnig? Na komm, sei nicht so stur, Garin. Zigarette? Ja, so, los. Na los, erzähle schon. Danke. Anfangs langweilige Kiste. Diese Zimmerdurchsuchung. Dann habe ich das Soldbuch hier entdeckt. Lancieux hat 20 Jahre in der Fremdenlegion gedient. Und sehen Sie sich mal das Datum seiner Anwerbung an. Sieh da, 3. November 1946. 6 Tage nach Jacques Rimoncourts Selbstmord. Ob der Selbstmord vielleicht ein Mord gewesen ist? Ja, du gehst zu weit. Der Selbstmord steht außer Zweifel. Da ist doch der Brief von Jacques. Stimmt schon. Aber der kann ja auch gefälscht sein. Ja, der Vater wäre doch nicht drauf reingefallen. Aber deine Idee bringt mich auf eine andere. Nehmen wir an, 2 Komplizen hätten sich in eine schmutzige Sache verwickeln lassen. Eine Geschichte, die schlecht auszugehen scheint. Sehr schlecht. Für alle beide. Der eine, der Schwächere, bringt sich um, während der andere sich, um in Vergessenheit zu geraten, zur Legion meldet. Nur eine Vermutung. Wenn es ein bestimmtes Motiv für den Selbstmord gibt, kennt Rimokur es möglicherweise. Der Vater? Der wird es doch nie preisgeben. Hallo? Ja, der ist hier. Kommissar Granger. Ja, Granger? Ja. Ja, ganz richtig. Milano. Gut. Was? Er arbeitet nicht mehr? Sehr interessant. Ja, danke, alter Junge. Auf bald mal. Nun halt dich gut fest, Gerard. Der Privatdetektiv Milano hat seine Tätigkeit am 30. November 1946 eingestellt. Einen Monat nach Jacques Rimocourts Selbstmord. Na, Monsieur Esplusch? Ach, Herr Kommissar, guten Abend. Ich wollte gerade schließen. Ist ja auch schon ziemlich dämmerig. Um diese Jahreszeit wird's schnell dunkel. Ich habe die Glocke nur geläutet, um mein Gewissen zu beruhigen, wie man so sagt. Schon eine ganze Weile ist kein Besucher mehr auf dem Friedhof. Wissen Sie, dass das Verbrechen von gestern Abend ungefähr um diese Zeit begangen worden ist? Mein Gott, wenn ich daran denke, überläuft es mich. Sagen Sie, ist es nicht überhaupt ein bisschen gruselig, Friedhofswärter zu sein? Och, woher denn? Ich fühle mich als Freund und Wächter der Toten. Als Sie gestern Abend die Glocke geläutet haben, ist da niemand zurückgeblieben? Aber nein, jedenfalls habe ich nichts davon bemerkt. Sieht man denn das Grab von Jacques Rimocourt von hier aus? Ja, da muss ich direkt mal nachdenken. Doch, ja, sehen Sie dort drüben die Tamarisken. Es liegt genau davor. So dass der Mörder versteckt hinter der Tamariske sein Opfer hat überraschen und erschlagen können, während der Friedhof ganz oder zumindest fast menschenleer war. Er hätte sogar noch Zeit gehabt, hinauszugehen, bevor Sie Ihre Glocke geläutet haben. Oder er ist drin geblieben. Hat die Nacht abgewartet und ist über die Mauer geklettert. Verdammt nochmal, wenn ich daran denke, dass er keine 50 Meter weit weg. Ach, beinahe hätte ich es vergessen, Ihnen zu sagen. Die Dame, die heute früh hier war, um den Toten zu besichtigen. Ja, Madame Pignon. Ja, die ist heute Nachmittag wiedergekommen. Diesmal, um mich zu sprechen, sie hat mir 250 Francs gegeben. 250? Neue Francs? Und drum neu. Und wissen Sie wofür? Damit ich Lancieux, wenn er beerdigt wird, ein Kreuz setzen lasse und eine Grabumfriedung. Sie hat mir auch noch extra was für meine Mühe gegeben. Das spricht für ein gutes Herz. Oh, heutzutage, weil gute Herzen. Na nu, wer ist denn der Demlack da, der da so spät noch kommt? Wenn der glaubt, dass ich ihn noch reinlasse? Erkennen Sie denn meinen Inspektor nicht wieder? Ach, Entschuldigung, aber ich konnte ja nicht ahnen. Hey, Gerard, hier bin ich. Endlich, Chef. Ich wusste doch, dass ich Sie ja treffen würde. Eine Neuigkeit brennt mir auf den Nägeln. Hast du den Mörder erwischt? Nun, das wäre zu viel des Guten. Aber ich habe immerhin Milano ausfindig gemacht, den Privatdetektiv. Weißt du, warum er seine Praxis aufgegeben hat? Ja, um einen Handel anzufangen. Ein Geschäft für Radio und Fernsehen. Boulevard de Roux. Er hat es immer noch. Guten Abend, Monsieur. Bitte, Sie wünschen. Guten Abend. Sind Sie Monsieur Milano? Höchst selbst, ja. Womit kann ich Ihnen dienen? Bis zum Jahre 1946 waren Sie als Privatdetektiv tätig. Ganz recht, ja. Warum? Kommissar Parron von der Kriminalpolizei. Ach so. Ja. Also fast ein Kollege. Sie wissen, dass ich Kollegen einen Rabatt von 10% einräume. Darum handelt es sich nicht. Haben Sie heute früh die Zeitung gelesen? Wie die meisten Leute, ja. Der Tote auf dem Friedhof von La Ciotat, auf einem Grab entdeckt. Ganz recht, das habe ich gelesen. Die Zeitungen haben nichts darüber gesagt, wer in diesem Grab ruht. Die Familie, die über große Beziehungen verfügt, hat das wohl verhindert. Wenn ich Ihnen sage, dass es das Grab von Jacques Rimocourt ist, erinnert Sie das nicht an etwas? Rimocourt? Ich habe diesen Namen nicht unter meinen Kunden. Na, Monsieur Milano. Der Selbstmord des jungen Rimocourt im Jahre 46. Einer Ihrer letzten Aufträge als Detektiv. Ach ja, natürlich. Ja, ich hab's jetzt. So weit zurück hatte ich nicht gesucht. Ich entsinne mich, das war doch der junge Mann, der sich im alten Hafen ertränkt hat. Und der Tote vom Friedhof in La Ciotat sollte damit in Zusammenhang stehen? Wer weiß. Ich habe gedacht, Sie könnten mir ein paar zusätzliche Auskünfte geben. Wenn Sie meine Aussage von damals darüber gelesen haben, wissen Sie genauso viel wie ich. Ja. Der alte Rimocourt hatte mich engagiert, um seinen Sohn zu überwachen, der ihm Sorgen machte. Eines schönen Tages erhält er einen Abschiedsbrief, der auf einen Selbstmord schließen lässt. Berufsreflex, ich mache einen Sprung zum Leichenschauhaus und da, ja. Eben, dieser Selbstmord muss doch einen Grund gehabt haben. Das ist alles so lange her. Hat man nicht auf einen Nervenzusammenbruch geschlossen? Und damit ist nicht viel anzufangen. Es war aber das einzige nennenswerte Motiv, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich mich nicht irre, führte Jacques Rimocourt ein ziemlich stürmisches Leben. Nachtlokale, Mädchen, Trinken. Ja, alles, was einen jungen Mann von 20 Jahren aus dem Gleichgewicht bringen kann. Haben Sie später je wieder etwas von den Rimocourts gehört? Nie wieder. Umso weniger, als ich den Beruf kurze Zeit danach aufgegeben habe. Apropos, warum haben Sie ihn aufgegeben? Wenn ich zu neugierig bin, brauchen Sie mir darauf nicht zu antworten. Durchaus nicht, durchaus nicht. Meine Frau hatte eine kleine Erbschaft gemacht. Ja. Ich dachte, Sie wären damals Junggeselle gewesen. Ich kannte meine Frau schon. Wir standen vor der Heirat. Sie wollte nicht, dass ich weitermache. Naja, die Gefahr, die Nachtarbeit, Sie wissen ja, wie das ist. Ja. Kurz, wir haben die Erbschaft benutzt, um beide Probleme zu lösen. Die Heirat und das Geschäft. Sie haben auch nie wieder von dieser Pauline Graville gehört. Sie wissen doch, der damaligen Geliebten von Jacques. Sie war Kellnerin in der Caravelle. Wissen Sie nicht zufällig, was aus ihr geworden ist? Nicht die geringste Idee. Ehrlich gesagt, bis heute Abend war mir diese ganze Geschichte vollkommen entfallen. Längst versunkene Erinnerungen. Ja. Erinnerungen, die wieder volle Aktualität bekommen werden. Denn ich verspreche Ihnen eine Wiederbelebung ersten Ranges. Eine Wiederbelebung? Welcher Art? Ich kann Ihnen noch nichts darüber sagen, aber verlassen Sie sich darauf. Eine Wiederbelebung, die Aufsehen erregen wird. Auf Wiedersehen, Monsieur Milano. Tja. Schade, dass Sie mir nicht mehr Auskünfte haben geben können. Ich bedauere es ebenso sehr. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Hallo? Ich möchte Monsieur Rimocourt sprechen. Es ist dringend. Ja. Ich möchte Monsieur Rimocourt sprechen. Es ist dringend. Ja. Raten Sie mal, wer da spricht. Der gute Milano, wie sagte er? Höchst selbst, ja. Wann hast du denn das aufgenommen, Gerda? Gestern Abend. Keine Stunde, nachdem wir die Leitung von Rimocourt angezapft hatten. 19.10 Uhr genau gesagt. Da war ich gerade von Milano fortgegangen. Und worüber haben Sie geplaudert? Erpressung. Ah, sonst nichts? Sie haben sich verabredet. Oh, Milano wird leider nicht pünktlich sein, fürchte ich. Denn ich habe ihn herzitieren lassen. Wartet er schon nebenan? Sie sagen es, Chef. Ah, dann lass ihn doch nicht länger schmoren. Hol ihn rein. Monsieur Milano? Oh, es tut mir leid, Monsieur Milanou. Sie werden zu Ihrer Verabredung mit Monsieur Rimoucourt zu spät kommen. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Na, hören Sie mal. Sind Sie etwa nicht mit Rimoucourt verabredet? Doch, natürlich. Um ihn auf dem Laufenden zu halten über alles, was vorgeht. Ja. Im Jahr 46 war der arme Mann mitgenommen genug durch den Selbstmord seines Sohnes und... Und er hat teuer genug bezahlt dafür. Nun, der Schmerz eines Vaters... Wenn ich sage bezahlt, rede ich von Geld. Von Zaster. Benutze, wenn es dir lieber ist. Wie viel? Sie sind auf der falschen Fährte. Los. Wir haben Ihre Unterhaltung mit Rimoucourt abgehört. Also, mit wie viel hat er Ihr Schweigen damals erkauft? 300.000. 300.000 im Jahre 46. Hübsches Sümmchen. Der Preis für den Laden. Ich werde es Ihnen erklären. Darauf bin ich sehr gespannt. Man muss sich vorstellen, wie das 46 damals war. Ich wollte heiraten. Ich war sehr verliebt. Und der Traum meiner Frau, der war, ein kleines Geschäft und Kinder zu haben. Ja. Andererseits liebte ich den Beruf, den ich damals ausübte, nicht besonders. Zu dieser Zeit überwachten Sie den jungen Rimoucourt? Ja. Und auf diese Weise habe ich von dem ganzen Fall Kenntnis erhalten. Von dem Selbstmord? Der Selbstmord kam später. Zunächst war da eine alte Rechnung zu begleichen. Ein Kerl war mit einem Revolverschuss in einer Sackgasse des Hafenviertels erledigt worden. Natürlich hatte wie üblich niemand etwas gesehen oder gehört. Ja. Und der Täter war Jacques Rimoucourt. Ich war der Einzige, der es wusste. Weil ich ihn schon mehrere Tage lang beobachtet hatte. Ich habe das natürlich sofort seinem Vater mitgeteilt. Er hatte gerade den Abschiedsbrief seines Sohnes erhalten. Ja. Sie wissen, wie es weiterging. Und Monsieur Rimoucourt hat Sie für Bewahrung des Geheimnisses bezahlt, damit Sie vor allem nicht die Polizei benachrichtigen. Nun, das Opfer war ein ziemlich berüchtigter Bursche. Der Täter hatte selbst Justiz geübt, sozusagen. Ja, ich dachte, niemandem Unrecht zu tun. Und Sie steckten Ihre 3000 Scheinchen ein. Eine famose Einstellung. Ich habe falsch gehandelt. Es tut mir leid. Heben Sie sich die Reueszene für den Richter auf. Seit 24 Jahren führe ich ein ehrliches Leben. Ich habe eine Frau, 3 Kinder. Ja. Ihr Verteidiger wird das ins rechte Licht drücken. Aber bleiben wir bei der Sache. Könnte es nicht sein, dass Jacques Rimoucourt einen Komplizen gehabt hat? Einen insolventen Komplizen, den auszunehmen sich nicht lohnte und den Sie gezwungenermaßen laufen lassen mussten? Maurice Lancieux zum Beispiel. Ich habe nie etwas von einem Lancieux gehört. Wäre es Lancieux, dann wäre er über Ihren Schwindel im Bilde gewesen und könnte bei seiner Rückkehr aus der Legion versucht haben, von Ihnen für sein Schweigen zu kassieren. Sie haben Haus und Geschäft. An Geld fehlt es Ihnen nicht, aber er... Das stimmt nicht. Glauben Sie mir, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Die ganze Wahrheit. Wenn er gekommen wäre, um Geld herauszuschlagen, hätte ich gezahlt, aber... Ich hätte ihn nicht umgebracht. Aber Monsieur Milano, Sie verteidigen sich, als hätte man Sie des Mordes bezichtigt. Im Augenblick sind Sie nur der falschen Zeugenaussage beschuldigt. Sie verhaften mich? Ich würde es Ihnen gerne ersparen. Aber ich kann nicht, Herr Kollege. Das ist doch nicht möglich. Meine Frau, meine Kinder... Sie können Ihnen noch auf Wiedersehen sagen. Inspektor Garin wird Sie begleiten. Bringen Sie einen Koffer voll Wäsche mit. Na, Sie wissen ja. Und wenn wir Rimoucourt im Laden begegnen? Es ist 11.30 Uhr. Es sollte mich wundern, wenn er so lange gewartet hätte. Vor allem, wenn Madame Milano ihm gesagt hat, dass ihr Mann gerade von der Polizei abgeholt wurde. Nein. Wenn ich Monsieur Rimoucourt sehen will, muss ich schon nach La Ciotat fahren. Und nun? Was werden Sie tun? Meine Untersuchungen weiterführen, Monsieur Rimoucourt, bis ich den Mörder von Lancieux gefunden habe. Und wenn Sie ihn nicht finden? Ich bin kein Pessimist. Herr Kommissar, ich gebe zu, ich war heftig. Ich war grob zu Ihnen. Grob ist ein zu starkes Wort. Sagen wir lieber, Sie haben mich ein bisschen von oben herab behandelt. Das kommt auf das Gleiche heraus. Verstehen Sie, ich möchte... Nicht an den Polizeikommissar, sondern an den Menschen möchte ich mich jetzt einmal wenden. Ich bin auch Mensch, Monsieur Rimoucourt. Sie müssen mich einfach verstehen. Jacques hatte sich selbst gerichtet. Er schuldete also der Gesellschaft nichts mehr. Konnte ich ihn da noch des Mordes anklagen, unsere Familie beschmutzen lassen durch einen Skandal, der niemanden genutzt hätte? Versetzen Sie sich dazu einmal in meine Lage. Darum möchte ich nun Sie bitten, sich in meine Lage zu versetzen. Ich muss den Mord an Lancieux aufklären, was immer Sie auch vorbringen könnten, um mich umzustimmen. Um Himmels Willen, Sie glauben doch nicht etwa, ich will Ihnen Geld anbieten. Danke, das ist wenigstens etwas. Um auf Lancieux zurückzukommen. Ich habe gute Gründe anzunehmen, dass er die Wahrheit kannte und dass er erschlagen wurde, weil er versucht hat, sich sein Schweigen bezahlen zu lassen. Verstehen Sie, an wen ich denke? Meinen Sie Milano? Es wäre nicht ganz auszuschließen. Dessen ungeachtet existiert, falls meine Vermutung zutrifft, noch eine weitere Person, die das gleiche, wenn nicht ein noch stärkeres Interesse gehabt haben könnte als Milano, den Erpresser zu beseitigen. Was für eine Person meinen Sie? Sie. Sie selbst, Monsieur Rimoncourt. Jetzt gehen Sie bitte, Monsieur. Ihre Beschuldigung ist unerhört. Ich beschuldige Sie nicht. Ich stelle Überlegungen an. Ich kann es nicht dulden, dass Sie in meinem eigenen Hause... Sie finden ihn aus. Gehen Sie jetzt bitte. Ich bestehe nicht darauf zu bleiben. Auf Wiedersehen. Ja, es ist die Wahrheit, Herr. Rimoncourt hat mich zum zweiten Mal an die Luft gesetzt. Langsam bekommen Sie Übung. Ja, man gewöhnt sich schließlich an alles. Einmal der Wachabend hat mir gesagt, ich hätte Besuch. Ja, Madame Pignon. Sie ist in Ihrem Büro. Darauf war ich beinahe gefasst. Und was will sie? Ich will Sie allein sprechen. Niemanden als Sie. Sie ist ganz aus dem Häuschen. Kann ich mir denken. Wieso? Guten Tag, Madame. Herr Kommissar, endlich. Mir wurde schon ganz mies. Es ist was im Gang. Etwas Furchtbares, Unglaubliches, Unvorstellbares. Ich bin ganz durcheinander. Hier fühlen Sie, wie mein Herz schlägt. Nicht nötig, ich höre es bisher her. Und was ist dieses Furchtbare? Ich werde sterben, Herr Kommissar. Er hat es mir geschrieben. Wer denn? Der Mörder, bei Gott. Ein Brief mit der Maschine geschrieben, hier. Sie können ihn lesen. Seitdem weiß ich nicht mehr aus noch ein. Jacques Rimoncourt bringt Unglück. Bald bist du dran, Pauline Graville. Graville, das ist mein Mädchenname. Ja, ich weiß. 1946 waren Sie die Geliebte von Jacques Rimoncourt. Was, das wissen Sie? Als ich erfuhr, dass Sie dem Friedhofsverwalter Geld gegeben haben... So ein altes Waschweib. Da habe ich mir gesagt, das macht doch keine einfache Vermieterin. Und da habe ich mich für Sie interessiert. Und das Standesamt ist ja nicht umsonst. Ach je, na warten Sie. Man muss schon sagen, Sie haben Köpfchen. Aber hören Sie, Herr Kommissar, Sie müssen mich beschützen. Sie dürfen mich nicht, mir nichts, dir nichts umbringen lassen. Mich, eine schwache Frau. Nein, ich will nicht sterben. Um Sie schützen zu können, muss ich alles wissen. Darum bin ich ja gekommen. Oh la la, was für eine Geschichte. Mir summt der Kopf wie ein Wespennest. Ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Nur beim Anfang, versteht sich. Beim Selbstmord. Ja, stimmt. Also, Jacques hat ja gar nicht Selbstmord gemacht. Ist er auch ermordet worden? Ich meine, er ist 1946 gar nicht gestorben. Er ist es nicht, der auf dem Friedhof von La Ciotat begraben liegt. Was? Ist er etwa der Mörder von Lancieux? Sie sind aber schwer vom Kapé. Er kann doch nicht der Mörder gewesen sein, denn Lancieux, das war er doch selbst. Hey. Jacques Rimoncourt und Maurice Lancieux, die waren doch ein und dieselbe Person. So, jetzt ist es raus, ich hab's gesagt. Na, wenn schon. Ist besser so. Verstehen Sie das, Chef? Wenn Lancieux Jacques Rimoncourt ist, welche Rolle hat dann der alte Rimoncourt gespielt? Und wer ist auf dem Friedhof beerdigt? Ja, werd nicht nervös, mein Junge. Madame Pignon hat es dir doch gesagt. Sie ist gekommen, um uns alles zu erzählen. Nicht wahr, Madame? Wenn der da mich immer zu unterbricht... Fangen Sie noch einmal an. Wir sind im Jahre 46. Rimoncourt hat soeben von Milano erfahren, dass sein Sohn ein Mörder ist. Ein Mörder, den die Polizei wahrscheinlich verhaften wird. Ein furchtbarer Schlag für einen Mann wie ihn. Um alles Weitere zu verstehen, muss man schon seinen Charakter gut kennen. Den großen Prinzipien, der ehrenhafte Name etc., das sieht man ja von Weitem. Er zögert nicht, seinen Sohn zu verleugnen, der unwürdig ist, den Namen Rimokur zu tragen. Um weiterhin eventuelle Spuren zu verwischen, zwingt er Jacques, den Abschiedsbrief zu schreiben. Wenn ich mich täusche, Madame Pignon, unterbrechen Sie mich. Na, na, nur weiter, Sie erzählen besser als ich. Einen Abend zuvor hat man aus dem Hafen die Leiche eines Unbekannten gefischt, der wirklich Selbstmord begangen hatte. Ist es ein zufälliges Zusammentreffen oder hat dieses alltägliche Ereignis Rimokur erst auf die Idee gebracht? Vielleicht ist sie ihm auch von Milano eingeflüstert worden. Meiner Meinung nach war es Milano. Wir werden ihn danach fragen, wie dem auch sei. Der Vater stürzt zum Leichenschauhaus, Brief in der Hand und gibt vor, seinen Sohn wiederzuerkennen. Das Wort eines Rimokur wird nicht in Zweifel gezogen, umso weniger als Milano seine Angaben bestätigt. Man nimmt die Leiche des Unbekannten mit, man beerdigt sie anstelle von Jacques und die Sache hat geklappt. Der wirkliche Jacques tritt darauf unter dem fingierten Namen Maurice Lancieux in die Fremdenlegion ein. Stimmt's? Also man möchte meinen, Sie wären dabei gewesen. Mir hat Jacques es erzählt, als er zurückgekommen ist. Jetzt vor 4 Jahren. Inzwischen hatte ich geheiratet und dann war ich Witwe geworden. Ich konnte ihm nicht abschlagen, bei mir zu wohnen. Es gibt gewisse Erinnerungen, die verbinden eben. Hat er seine Familie wiedergesehen? Seinen Vater nicht. Das ist ein fürchterlicher Prinzipienreiter, der alte Rimokur. Aber ich glaube, dass Jacques seine Mutter wiedergesehen hat. Gab sie ihm Geld? Ich könnte es nicht beschwören. Kennen Sie am Ende den Mörder? Na, da können Sie doch wohl annehmen, dass ich Ihnen das sagen würde. Ich hänge jedenfalls an meiner Haut und wie einer mir mal gesagt hat, habe ich nur die eine. Großer Gott, was soll ich bloß tun? Was soll aus mir werden? Ich wage mich hier nicht mehr fort. Sie werden in aller Ruhe nach Hause gehen. Nach Hause? Nie würde ich mich getrauen. Vielleicht erwartet er mich schon mit einem Messer in der Hand. Ich kenne doch meine Mieter, die kommen doch nicht gelaufen, wenn einer um Hilfe ruft. Sie haben absolut nichts zu befürchten, Madame Pignon. Das sagen Sie. Ich gebe Ihnen mein Wort, Ihnen wird nichts geschehen. Sie sehen mich so verschmitzt an. Sie wissen bestimmt mehr, als Sie sagen. Sie haben nichts mehr zu befürchten, weil der Mörder hinter Schloss und Riegel sitzt. Heilige Mutter Gottes, warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Sagen Sie, wer ist es? Wer ist es denn? Spannen Sie mich doch nicht auf die Folter. Seinen Namen kann ich Ihnen noch nicht verraten. Es gibt da Formalitäten. Schade, denn... Na, dann eben nicht. Ich bin überglücklich. Ich bin vollkommen erschossen. Und ich freue mich sehr für Sie. Auf Wiedersehen, Madame Pignon. Ach ja, halt, lassen Sie mir doch den Brief des Mörders da. So, ja. Auf Wiedersehen und danke vielmals. Seien Sie ganz ohne Sorge. Na also. Sie haben gesagt, der Mörder sitzt hinter Schloss und Riegel? Da ist nur Milano. Ist er es denn? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe es Madame Pignon nur vorgeschwindelt, damit sie beruhigt fortgeht. Vielleicht war das unvorsichtig, Chef. Sind Sie sicher, dass ihr keinerlei Gefahr droht? So sicher wie 2 mal 2 4 macht, wenn ihr nicht ein Ziegel auf den Kopf fällt. Aus einem ganz einfachen Grund. Den Drohbrief habe nämlich ich ihr geschrieben. Nein. Doch. Nichts geht über Angst, um die Leute zum Sprechen zu bewegen. Und mich haben sie mit reingelegt. Trotzdem, verblüffend, die Geschichte mit Rimokur. Und doch logisch. Alles passt zusammen. Ich muss Ihnen gestehen, so ganz klar, ich muss erst noch mal rekapitulieren. Zu spät. Unser Brot ist schon gebacken. Zunächst mit Madame Rimokur sprechen. Ganz allein. Ganz allein? Ich habe den Eindruck, der Ehemann ist sehr wachsam. Ja, ich Ich habe da ein Mittel, um ihn wegzulocken. Ja, hallo? Ah, Monsieur Rimoncourt? Ja, ich bin es, Baron. Halt, legen Sie nicht gleich wieder auf. Ich möchte Sie um Entschuldigung bitten wegen meines Verdachts heute früh. Ja, abscheulich, sich vorzustellen, ein Vater. Ja, ganz recht. Ich habe eine interessante Neuigkeit für Sie. Nein, es würde zu lange dauern am Telefon, wenn Sie bei mir vorbeikommen wollten. Einverstanden. Ich erwarte Sie in meinem Büro. Bis nachher. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Während er hier ungeduldig sitzt und wartet, sind wir inzwischen in La Ciotà? Wenn Sie schon alles wissen, Herr Kommissar, warum kommen Sie dann und quälen mich noch einmal? Weil ich den Mörder Ihres Sohnes dingfest machen will, Madame Rimoncourt. Leider werde ich Ihnen dabei nicht viel helfen können. Manchmal ist das schon mit sehr wenig getan. Bitte, wann haben Sie Ihren Sohn zum ersten Mal wiedergesehen? Das ist ungefähr 3,5 Jahre her. Er war schon seit 6 Monaten in Marseille, hatte aber nicht gewagt, sich zu erkennen zu geben. Doch eines Tages entschloss er sich dann dazu. Er hat mich angerufen. Nur mich allein. Und Sie waren bereit, ihn ohne Wissen Ihres Mannes wiederzusehen? Ich war so unendlich glücklich, ihn wiederzuhaben. Trotz allem, was er getan hatte, er war immer noch mein Kind. So lange hatte ich ihn als Toten betrauert. Jetzt habe ich ihn zum 2. Mal verloren. Wo trafen Sie sich? In der ersten Zeit in Marseille. Für gewöhnlich ging ich nie aus La Ciotà fort, meiner schlechten Gesundheit wegen. So sind meine Ausflüge schließlich meinem Mann rätselhaft vorgekommen. Er ist mir nachgefahren und hat uns überrascht. Aber das ist... Er ist ein aufrechter, anständiger Mann, oh ja, aber unerbittlich, wenn es um Prinzip und Ehre geht. Für ihn war sein Sohn tatsächlich im Jahre 1946 gestorben. Er hat mir untersagt, ihn wiederzusehen. Und Sie haben sich darüber hinweggesetzt? Ja. Wir, Jacques und ich, sind dann übereingekommen, uns auf dem Friedhof von La Ciotà zu treffen. Meine Besuche an diesem Ort konnten ja keinen Verdacht erregen. Jacques wartete auf mich hinter den Tamarisken, hinter dem Grab, das ich so lange als das seine gepflegt hatte. Ich verstehe. Ja. Als ich vorgestern den Fleck auf der Bodenplatte entdeckte, habe ich nicht einen Augenblick die grauenvolle Wahrheit für möglich gehalten. Ich habe gedacht, Jacques hätte sich schlimmstenfalls mit dem Dieb geschlagen. Was für ein Dieb? Ach, ich hinterließ jedes Mal ein wenig Geld für Jacques. Ich habe ein bisschen eigenes Vermögen. Wenn er zu spät kam und ich nicht auf ihn warten konnte, schob ich die Scheine unter die Marmorvase. Er wusste es. So habe ich es auch beim letzten Mal getan. Wie viel lag unter der Vase? 200 Francs. In der Woche vorher hatte es schon einmal einen Diebstahl gegeben. Wir hätten das Versteck wechseln sollen. Aber ich glaubte Jack nicht so recht. Ich dachte, er wolle nur noch mal Geld haben. Dann wäre es also der Dieb gewesen. Ihr Sohn will ihn überraschen? Versteckt sich hinter den Tamarisken, um ihn in dem Augenblick, wo er die Vase hochhebt? Nur der andere hatte die Vase schon in der Hand. Tja, alle Untersuchungsergebnisse sind überholt. Absolut alle. Ich muss mit Ihnen über die Mauer klettern. Wir kriechen zwischen den Gräbern herum wie Indianer auf dem Kriegspfad. Also wenn Sie es nicht wären, Chef, würde ich mir allmählich Sorgen machen. Wir sind da. Wir bleiben hier hinter den Tamarisken. Wappne dich mit Geduld, Kerl. In wenigen Minuten wird erst Plüsch die Tore schließen. Das Grab, da kenne ich. Da liegt Jacques drin. Das heißt, derjenige, den man hier unter Jacques' Namen beerdigt hat. Glauben Sie, der Mörder wird noch mal kommen? Psst. Werden wir lange warten müssen. Sieh mal, wer auf uns zukommt. Das... Aber das ist doch nicht möglich. Madame Rimoncourt, sie scheint es eilig zu haben. Es läutet schon zum Feierabend. Sie wird sich doch nicht einschließen lassen. Psst, Geduld, sage ich dir. Was stellt sie da auf das Grab? Eine Vase? Und jetzt? Sie lassen sie weggehen, Chef? Rühr dich nicht. Ach, wenn Sie mir wenigstens erklären würden. Wollen wir uns hier einschließen lassen? Die ganze Nacht hier auf dem scheußlichen kalten Friedhof. Anstatt zu jammern, guck lieber hin, wer da geschlichen kommt. Das ist ja der... Jawohl, der ist es. Er geht in die Falle, die ich ihm gestellt habe. Madame Rimoku hat mir geholfen. Er hat sie wie gewöhnlich beobachtet. Wie gewöhnlich hat er gesehen, wie sie etwas auf dem Grab versteckte. Er konnte nicht widerstehen. Achtung, jetzt hebt er die Vase auf. Los! Ich hab ihn fest, Chef. Mein Gott, der Kommissar! Sieh da, der gute alte Esplösch auf frischer Tat mit der Vase in der Hand. Aber diesmal werden Sie keine Gelegenheit haben, zuzuschlagen. Lass mich los. Ich weiß nicht. Verschwenden Sie keine Zeit mit Leugnen. Sie haben sich verraten. Sie waren der Einzige, der jedes Mal zur Stelle sein konnte. Im richtigen Augenblick. Sie haben einen Menschen erschlagen für 200 Francs. Wirklich kein hoher Preis. Aber jetzt gebe ich auch nicht mehr viel für Ihren Kopf. Es war Notwehr, Kommissar, glaubt mir. Nein, es war Notwehr. Das können Sie alles dem Gericht erzählen. Nimm ihn an die Kette, Gerin. Ja, Chef. Wenn ich bedenke, wie weit wir auf der Suche nach dem Mörder gegangen sind, während wir ihn von Anfang an bei der Hand hatten. Und ja, Gerin, ich sagte dir ja schon so oft, man sucht immer woanders, was einem vor Augen liegt. Nun los, die Freund und Wächter der Toten. Gehen wir. Sie hörten Kalt wie Marmor, ein Kriminalhörspiel von Louis C. Thomas, aus dem Französischen von Maria Frey. Es sprachen Wolfgang Amerbacher, Manfred Grote, Herbert Weisbach, Hans Madin, Karin Hart, Hertha Kravina, Gerhard Wollner, Hildegard Kukova. Regie Rolf von Goth, Produktion Senderfreies Berlin 1969. Eine Produktion von 1969, aber dieser Krimi lief erstmals am 30. August 1970 im Sender Freies Berlin. Ach, das war noch einmal das schöne Pausenzeichen des alten SFB in der Walzer-Version. Wir lauschen noch einmal zurück ins Hörspiel. Über eine der Nebenfiguren wollte ich Ihnen ja noch etwas erzählen. Guten Abend, Monsieur. Bitte, Sie wünschen... Sind Sie Monsieur Milano? Höchst selbst, ja. Den Kommissar Parent sprach Wolfgang Amerbacher, aber wer war der Ladenbesitzer Monsieur Milano? Sie wissen, dass ich Kollegen einen Rabatt von 10% einräume. Darum handelt es sich nicht. Diese Stimme gehörte dem Berliner Schauspieler Gerhard Wollner. Zunächst war da eine alte Rechnung zu begleichen. Ein Kerl war mit einem Revolverschuss in einer Sackgasse des Hafenviertels erledigt worden. Natürlich hatte wie üblich niemand etwas gesehen oder gehört. Ja. Gerhard Wollner war Volksschauspieler, ein West-Berliner, der 1946 im Charlottenburger Kabarett der Komiker begann. Auch im Berliner Kammerbrettel am Ostkreuz war der Komiker und Schauspieler engagiert. Hier gab es Witze und Lieder, zeitgenössische Parodien und Satire mit Berliner Schnauze. Ab Mitte der 50er Jahre trat er vermehrt im jungen DDR-Fernsehen auf, zusammen mit Herbert Köfer als Duo in Unterhaltungsshows und auch mit Heinz Quermann und Gustav Müller als die drei Mikrofonisten. Doch diese Besetzung hielt nicht lange. Sie wissen, wie es weiterging. 1961 wurde Berlin geteilt, Gerhard Wollner blieb im Westen der Stadt und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen Gerhard Wollner ganz bestimmt. Und zwar hierher. Man müsste vielleicht was spielen, vielleicht Kaufmannsladen. 1977, ein Fernsehsketch läuft im Ersten. Zwei Männer im Knast, die sich langweilen. Der eine ist Gerhard Wollner, der andere ist... Palim, palim! Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön, was darf sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ja, natürlich ist das Didi Hallervorden, Nonstop Nonsense, eine ARD-Sketch-Sendung aus den 70ern. Und Gerhard Wollner spielt den Vernünftigen der beiden Knastbrüder. Du machst jetzt mal den Verkäufer, ich mach mal den Käufer. Ich zeig dir mal, wie man sowas spielt. Ja, zeig dir erstmal, wie man spielt. Komm jetzt. Ja. Palim, Palim. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern Pommes frites. Ja, haben Sie denn eine Flasche mit? Ja, dieser Tusch erklang bis zu 10 Mal in jeder Nonstop-Nonsens-Folge. Gerhard Wollner war in vielen gespielten Witzen an der Seite von Hallervorden und auch in dessen späteren Kinofilmen zu sehen. Auch in SFB-Tatort-Krimis, bei 3 Damen vom Grill, Detektivbüro Rot oder dem Großstadtrevier war Wollner dabei. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Palim Palim, neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Sie haben Lust auf weitere historische Krimis aus alter Zeit? Kein Problem. Die ARD öffnet ihre Archive in den Podcasts Auf der Spur, Schlechte Gesellschaft oder Knallhart. Alle hier nebenan in der Audiothek. Und jetzt Achtung, es folgt eine neue Variante unseres Verabschiedungssprechers. Noch nie gesendet. Hier kommt sie. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns also wieder in einer Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Toll. Und damit darf auch ich mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.